بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir möchten inshaAllah ein bis zwei Hadith inshaAllah heute von den Nawawi Hadith uns anschauen. Und zwar erstmal der 30. Hadith von Abu Tha'labah رضي الله تعالى عنه الخشني. Er berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Wahrlich, Allah hat Pflichten auferlegt, deswegen vernachlässigt sie nicht. Und er hat Grenzen gesetzt, überschreitet sie nicht. Und er hat Dinge verboten, deswegen begeht sie nicht. Und er hat über manches geschwiegen aus Barmherzigkeit zu euch, ohne dass er es vergessen hätte. Deswegen sucht nicht danach. Dieser Hadith, liebe Geschwister, hat An-Nawawi rahimahullah ta'ala als Hasan eingestuft. Und Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala hatte auch zunächst einmal den Hadith für authentisch eingestuft und später dann als Da'if, weil die verschiedenen Überlieferungsketten zu diesem Hadith so schwach sind, dass sie sich gegenseitig nicht stärken. Wallahu a'lam. Insofern gehen wir davon aus, dass dieser Hadith nicht authentisch überliefert ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die andere Version des Hadithes, die nach manchen Gelehrten ihn stärkt, ist folgendes: der Hadith von Abu Darda über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo es heißt: Was Allah in seinem Buch erlaubt hat, ist erlaubt. Also was er halal erklärt hat, ist halal. Und was er für haram erklärt hat, verboten, ist haram. Und worüber er geschwiegen hat, ist sozusagen für euch alles vergeben. Das heißt, worüber er geschwiegen hat, ist nicht verboten. Das heißt, wenn ihr es tut, ist es vergeben. Deswegen akzeptiert von ihm an euch dieses Wohlbefinden, das er euch geschenkt hat. Denn Allah, subhanahu wa ta'ala, denn Allah wird niemals etwas vergessen. Denn Allah wird niemals etwas vergessen. Und daraufhin hat er die folgende Ayah gelesen aus dem Koran, aus Surat Maryam, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ. Dein Herr ist gewiss nicht vergesslich. Und das ist, die Geschichte, trotzdem wollen wir uns den Hadith ein bisschen anschauen, auch wenn es nur kurz ist, weil die Bedeutung des Hadithes ist, denke ich, verständlich und in Ordnung und nachvollziehbar. Auch wenn wir nicht sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, können wir nicht hundertprozentig sagen, dass er es wirklich gesagt hat, aber die Bedeutung ist klar. Denn es ist tatsächlich so, dass Allah subhanahu wa ta'ala Dinge uns auferlegt hat, Pflichten, Fard, auf Arabisch heißt das, und Fard und Wajib ist fast dasselbe. Bei den meisten Ulama ist Fard und Wajib das gleiche. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Dinge auferlegt, deswegen vernachlässigt sie nicht. Und zu den Dingen, die Allah uns auferlegt hat, zu den ersten Dingen gehört die Arkan al-Islam, die Säulen des Islam. Und dann sagt er hat uns Grenzen gesetzt, Had oder Hudud gesetzt, deswegen übertretet sie nicht. Und zu diesen Grenzen, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat, oder Sachen, die er festgelegt hat, gehören zum Beispiel die Erbgesetze. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass eine bestimmte Person die Hälfte des Erbes bekommt, dann bekommt sie die Hälfte. Und da darf man nicht darüber hinaus ihr mehr geben oder weniger geben, als ihr zusteht. Oder ein Viertel oder ein Achtel oder was auch immer Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Dann sagt er, und er hat Dinge verboten, und deswegen begeht sie nicht. Und das Begehen der verbotenen Dinge bezieht sich darauf, dass wie zum Beispiel irgendetwas, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, egal ob es im Insgeheimen ist oder ob es offenkundig ist, was man begeht. Und er hat Dinge über Dinge geschwiegen aus Barmherzigkeit euch gegenüber. Und das ist eine Tatsache. Im Koran finden wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Sachen als halal und bestimmte Sachen als haram bezeichnet hat. Und er hat uns, die Gelehrten haben davon Regeln abgeleitet. Aber es gibt trotzdem Dinge, und das sind die meisten Dinge, über die gar nichts steht. Ja? Die meisten, über die gar nichts steht. Und diese Dinge hat Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen darüber geschwiegen, in dem Sinne, dass er uns nicht gesagt hat, ihr müsst es tun oder ihr dürft es nicht tun. Und deswegen ist es für uns sozusagen ein Spielraum. Das ist uns ein Spielraum. Und deswegen manche Gelehrte, wenn sie etwas sagen, was verboten ist oder erlaubt ist, und sie sagen, sie bevorzugen dann, dass die Sache erlaubt ist, sagen sie, Allah subhanahu wa ta'ala hat das weder im Koran verboten, noch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna, noch lässt sich das irgendwie ableiten. Also müssen wir davon ausgehen, dass es zu dem Teil gehört, über den Allah subhanahu wa ta'ala geschwiegen hat. Und die zweite Version dieses Hadithes ist von Abu Tha'ala, von Abu Darda radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, was Allah in seinem Buch erlaubt hat, ist erlaubt, und was er verboten hat in seinem Buch ist verboten, und worüber er geschwiegen hat, ist sozusagen vergeben. Das heißt, darf man machen, auch wenn er es nicht explizit erwähnt hat. Deswegen akzeptiert von ihm das, was er euch geschenkt hat, dieses Wohlbefinden, was er euch geschenkt hat, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals etwas vergessen. Und dann las er die Ayah aus Surat Maryam vor, und dein Herr ist gewiss niemals vergesslich. Und worüber Allah subhanahu wa ta'ala geschwiegen hat, ist zum Beispiel, oder was nicht, wo wir nicht darüber haben, Konkretes, ist das die Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala hatte im Koran gesagt, und Allah hat den Menschen auferlegt, oder den Menschen, oder Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Hajj vollziehen. Guckt immer nach vorne, nicht zu denjenigen, die nach reingekommen. Immer nach vorne gucken, nicht auf die Leute direkt. Da wird sie abgelegt. Und der Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht darüber gesagt, wie oft man die Hajj machen muss. Hat er gesagt, einmal, zweimal, dreimal? Nicht. Erst nachdem ein Sahabi den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, jedes Jahr, und er musste mehrmals fragen, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm eine Antwort gegeben hat. Deswegen, weil Allah hat darüber nichts gesagt. Deswegen, wenn er nichts darüber sagt, können wir davon ausgehen, dass man es nur einmal machen muss. Ja? Weil, guck mal zum Beispiel, das Salah, der Wudu. Der Wudu, Allah sagt im Koran, wenn du Wudu machen willst, du musst dein Gesicht waschen, eins. Zweitens, deine Hände bis zu den Ellenbogen, Nummer zwei. Nummer drei, du streichst über deinen Kopf. Und Nummer vier, du wäschst deine Füße bis zu den Fußknöcheln. Er hat nicht gesagt einmal, zweimal, dreimal. Also muss man davon ausgehen, wenn man es einmal macht, hat man seine Pflicht erledigt. Und ich sehe gerade, die Gebetszeit ist eingetroffen. Deswegen hören wir kurz den Adhan. Und dann machen wir bis zur Iqama, inshallah, die Sira, den Hadith weiter. Barakallahu fiik.